Ein Lied des Todes von Charles Algernon Swinburne aus gesammelter Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Lied des Todes von Charles Algernon Swinburne. O Liebe, nieder in den Staub und flor um dich. Umgürte deine Lust mit Qual, und mit dem Widerhall von Wehgeschrei und Klage füll dein Ohr. Mach ein Gewand aus Seufzer, Dunst und Harm, und hülle dich wollustig fest in sein Gewebe ein, und schmiede Ketten dir für Hals und Arm aus spitzem Schmerz und jeglichem Gebrest und Höhlenpein. O Lebensharfe, die du im Gefild der Todeslande hangend bleibst, verwaist, Zeit, Liebe, Sünde, Buhlenwild, wer habt ihr einst von ihrem Ruhm gekreist? Herolde meiner Inbrunst, die sich jach aus eurem Schoß riss, gleich dem Flammenguß den Feuerberge spein. Auf ihren Pfaden wurden Lenze wach, und süß und heiß war ihres Mundes Guß wie Wein. O Liebe, sag, ob sie dich lieblich deuchte. Zeit, fändest du in deinem weiten Reich, bis du aus Händen wirst die Sonnenleuchte, ein Weib ihr gleich. Und Sünde, wurde nicht dein frecher Mut aus ihren reinen Lippen scheu und zag? Schmolz dein Gelüst nicht hin an ihre Scham, hold wie die Glut, die über Rosen gleitet, wenn der Tag sie auf die Wangen küßt. Nachts trat zu mir frei Venus, Todesschweiß bedeckte ihre Stirn, darunter schlich langsam und sich das Blut, und ihre Wangen glühten heiß. Des Meeres Schein und goldenes Geflirr und seine Woge war in ihrem Haar, im Auge schwamm ein wellenfeuchter Glanz und steht und irr, und das Gestein an ihren Füßen war leuchtend und wundersam. In ihr Gewand gewoben war der Liebe mysterisch Alphabet, ihr Sinn und Sein und tausendfach Getriebe, draus Wonne perlte wie aus Traubenwein, schämmige Lippen, Wangen weich und glatt, blutende Herzen, die Cupido traf mit seinem Pfeil, und weinende Gesichter, todesmatt von taumelndem Genuß, lüstern nach Schlaf und ewig geil. Sie weinte, weinte, durch das helle Nass der Tränen rollte dunkelrotes Blut, flüssige Glut, die auf mein Antlitz fiel und es zerfraß. Sie sprach zu mir, fürwahr, es blieb dir nichts. Selbst sie, für die der höchste Preis, der nur die Erde leiht, ein einziger Strahl in einer Welt des Lichts, ein einziger Strahl nur, eine flüchtige Spur in trunkener Ewigkeit. Selbst sie, auf deren herrischen Befehl die Liebe lauscht, der Könige ehrfurchtsvoll sich nahten, ihr den Zoll der Schönheit bringend, Wein und Nardenöl. Selbst sie, auf deren Mund der Kuss zu Brand und Weihrauch sich entflammte, deren Haar so königlich wie eines Herrschers goldenes Gewand und deren Auge wie der Morgen war, wenn er der Nacht entwich. Da traf mein Blick zu meiner Rechten, weh, das Abbild der Geliebten, still und tot. Noch süß, doch nicht mehr rot war der geschlossene Mund, so siegreich er. Und süß, doch matt wie trübes Gold ihr Haar, und süß die Lieder, deren Kern das Licht der Seele trug, und süß, doch fremd in seinen Farben war ihr Leib, um den ein dunkler Schatten dicht die Schwingen schlug. Weh, meine Tränen rannen auf ihr Haar und in ihr schlaffes, offenes Gewand. Weh, meine Tränenbrand fraß, wo die Stätte viele Küsse war, an der geteilten Brüste Blumensaum, wo sie sich spalten wie zwei Blüten, die am selben Stamm gereift, mit Duft erfüllen zwischen sich den Raum. So süß in allen Adern waren sie, ehe sie der Frost gestreift. O, da uns noch der Himmel gab Geleit, war ohne Makel an ihr jede Teil. Ihr Lächeln brachte Heil, der Brüste Glorie war Barmherzigkeit. Zu jener Zeit, da wir in Gottes Hut noch wandelten, lieh uns der Sonnenschein der Liebe Kraft, war jedes Glied an ihrem Leibe gut und andere Frauen Seelen nicht so rein und tugendhaft. Flieg aus, mein Lied, such einen geilen Ort, den niedrig wuchendes Gewächs umfliegt. Brich Distelkraut und Dornensträuche dort, verfaultes Gras und Wild vergiss mein nicht, und sammle roten Mohn und Rosmarin, so suche dir des Todes Angesicht und tritt dich tief verneigend vor ihn hin, und lass ihn sehen, wie du dich härmst und weinst, und sprich zu ihm: Mein Herr, der dermaleinst der Liebe Lehnsmann war, verpflichtet sich nun euch. Doch säume nicht, beeile dich, denn wahrlich, ehe der Sonnenball versinkt, blickt er vielleicht von selbst zur Tür herein und starrt und grinst und harrt schon mein und winkt und winkt. Ende von Ein Lied des Todes von Charles Algernon Swinburne.